Leih mir deine Ohren, hör mir zu. Ich erzähle dir von meiner Kasperwelt, die manchmal wankt und manchmal auch zu kippen droht. Du hörst mir zu, schlichtest den Neuronenkrieg und nährst mein Hirn mit Wärme und Gedankenbrot. Große Schwester, danke dir. Nimm mich mit in deine wilde Welt. Der Himmel ist hier rot und die Totenköpfe lieb. Und Katzen streunen schnurrend, ohne Furcht und ohne Angst. Und wenn der Wirbelwind gegen dich verloren hat, ist hier bei mir noch ein Platz frei, wo du dich niederlegen kannst. Kleine Schwester, gute Nacht.